Herzlich willkommen zu unserem dreiminütigen Podcast über die faszinierende Welt der Gitarre. Beginnen wir mit einem Blick auf die reiche Geschichte des vielseitigen Instruments. Die Gitarre hat ihre Wurzeln im 15. Jahrhundert in Spanien und hat seitdem verschiedene Formen angenommen. Von einer anmutigen Konzeptgitarre bis zur kraftvollen E-Gitarre hat sie sich zu einem der beliebtesten Musikinstrumente weltweit entwickelt. Tauchen wir nun ein in die verschiedenen Arten von Gitarre. Die klassische Konzertgitarre, bekannt für ihre feinen Töne, steht im Kontrast zur akustischen Western-Gitarre, die in der Welt des Folk und Rock zu Hause ist. Die E-Gitarre hingegen verleiht der Musik durch Verstärkung und Effekte eine elektrisierende Note. Die Wahl der Gitarre hängt oft von der bevorzugten Musikrichtung ab. Klassikliebhaber schwärmen für die sanften Klänge einer Konzertgitarre, während Rock- und Blasmusiker die kraftvollen Sounds einer E-Gitarre bevorzugen. Kommen wir nun zu den Fertigkeiten, die erforderlich sind, um die Gitarre zu beherrschen. Vom Stimmen und Greifen bis zu fortgeschrittenen Techniken wie Fingerpicking und Bending gibt es eine breite Palette zu entdecken. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder schon Erfahrung haben, die Gitarre bietet Raum für kreativen Ausdruck und musikalische Entfaltung. Schauen wir uns einige der ikonischen Gitarristen der Geschichte an, die das Instrument geprägt haben, von Jimi Hendrix, revolutionären E-Gitarren-Solos bis zu Andreas Segovias, einflussreicher Interpretation der klassischen Gitarre. Die Welt der Gitarristen ist so vielfältig wie die Instrumente selbst. Egal, ob es die magische Fingerfertigkeit von Django Reinhardt im Yard oder die virtuosen Shredding Skills von Eddie Van Halen im Rock, jede Stilrichtung hat ihre einzigartigen Helden, die die Grenzen der Gitarrenmusiker erweitert haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese kurze Reise durch die Welt der Gitarren gefallen hat.